Супер, that's my cool. Это было классно. Да, vielen Dank. Спасибо большое. Der Wolf war so schön. Und die Schäfchen auch. Halleluja. Nee, die Schäfchen waren nicht dabei. Die Hasen. Овечек не было, но были зайчики. Okay. Okay. У нас сегодня последнее богослужение в этом году. Wir haben heute den letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Letzten Sonntagsgottesdienst. И мы смотрим на этот прошлый 2020 год. Und wir schauen zurück auf dieses Jahr 2020. Он уходит. Er geht weg. Он уходит. Er geht weg. Кто-то говорит, поскорее бы он прошел. Und jemand sagt, vielleicht er soll so schnell wie möglich vorbeigehen. Но ты знаешь, дата в календаре ничего не изменит. Aber weißt du, das Datum im Kalender verändert nichts. Schade, ne? Так жалко. Aber das tatsächlich ein Datum im Kalender verändert gar nichts in dem Sinne. Так жалко, что дата в календаре ничего не изменяет. Но к сожалению. Мы сегодня оглядываясь. Aber wir schauen heute zurück. Хотим, во-первых, увидеть позитивное. Wir wollen als allererstes das Positive sehen. Und mich auch. Во-первых, ты живой. Erstens, du lebst noch. Это уже хорошая новость. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Amen. Amen. Yeah. Спасибо, Господь. Danke dem Herrn. Мы здесь, и все, кто меня слышит, все живы. Halleluja. Wir sind hier und alle, die mir zuhören, leben alle. И знаешь еще что позитивно? Und weißt du, was noch positiv ist? Большинство людей научились в этом году как никогда раньше. Die meisten Menschen haben wie nie zuvor in diesem Jahr gelernt. Что на самом деле ценное? Was tatsächlich wertvoll ist. Когда их посадили на карантин? Wo sie in die Quarantäne gesetzt worden sind. И у нас не было возможности уже общаться так свободно. Und wir hatten keine Möglichkeit mehr so frei uns miteinander zu unterhalten. Летать куда мы хотели бы? Zu reisen, zu fliegen, wohin wir hätten gerne wollten. Мы оценили общение. Wir haben geschätzt diese Gemeinschaft. Мы оценили семью. Wir haben die Familie schätzen gelernt. Мы оценили друзей. Wir haben die Freunde schätzen gelernt. Мы оценили церковь. Wir haben die Gemeinde schätzen gelernt. И уже не шмотки стоят на первом месте у людей. Und nicht mehr die Kleidung, die Klamotten stehen an der ersten Stelle bei den Menschen. Или какие-то вещи, которые мы можем все еще заказывать по Амазону. Oder irgendwelche Sachen, die wir nach wie vor in Amazon bestellen können. Но на первом месте все-таки появилась приоритет общения. Aber an die erste Stelle ist die Priorität gerückt, die Gemeinschaft, der Unterhaltung. Amen. Amen. И все заговорили или подумали, по крайней мере, о смерти. Und alle haben angefangen, entweder zu denken oder zu reden über den Tod. Это, во-первых, стало темой номер один. Das ist zum Thema Nummer eins geworden. Счетчик смерти в разных странах. Der Zähler des Todes in den verschiedenen Ländern. И кто-то научился в этом году молиться, я уверен. Und jemand hat in diesem Jahr gelernt zu beten, da bin ich mir sicher. Ganz sicher bin ich. Даже если он дома под одеяльцем молится. Auch wenn er unter der Decke zu Hause betet. Но это уже прогресс. Amen. Aber das ist schon ein Fortschritt. Amen. И для церкви этот 2020 год, он стал особенным годом. Und für die Gemeinde ist dieses Jahr 2020 ein besonderer Gott, nicht Gott, sondern das Jahr geworden. Das Jahr der Offenbarung, würde ich sagen. Это был годом откровения. И также год теста. Und auch das ist zu einem Jahr der Prüfung geworden. Mm-hmm. Бог тестирует свою церковь. Gott testet seine Gemeinde. Бог ведет разговор, диалог со своей церковью. Gott führt einen Dialog mit seiner Gemeinde. В этом 2020 году. In diesem Jahr 2020. Он тестировал свой народ по трем параметрам. Hat er sein Volk getestet nach drei Parameter? Три теста было. Es waren drei Tests. Как я это вижу. So wie ich das jetzt sehe. Это не тест на COVID. Das ist kein Test, Corona-Test. Это гораздо глубже. Das ist wesentlich tiefer. И мы сегодня поразмышляем над этим. Und wir werden heute darüber nachdenken. И я думаю, что потом ты скажешь в конце этой проповеди «Слава Богу за 2020 год». Und ich denke, dass du am Schluss dieser Predigt sagen wirst «Gott sei Dank für dieses Jahr 2020». И моя тема действительно так называется «2020. Спасибо за твои уроки». Und mein Thema heißt tatsächlich heute so, das Jahr 2020, danke für die Lehre. Danke für deine Lehren. Amen. Amen. Это мое убеждение. Das ist meine Überzeugung. Я благодарен Богу за этот год. Ich bin Gott dankbar für dieses Jahr. Я благодарен Богу за этот год. Ich bin Gott dankbar für dieses Jahr heute. Потому что я тоже кое-что научился этому. Denn ich habe auch etwas gelernt in diesem Jahr. И мы будем сегодня делать выводы. Wir werden heute Fazit ziehen und Schlussfolgerungen. Это обязанность любого мудрого человека. Das ist eine Pflicht von jedem weisen Menschen. Сделать выводы за этот прошлый год. Für das vergangene Jahr Fazit. Fazit zu ziehen. Я тебе советую сегодня очень внимательным быть. Und ich rate dir heute sehr aufmerksam zuzuhören. Потому что это последнее служение в этом году. Denn es ist der letzte Gottesdienst in diesem Jahr. И сегодня erstens. Утром и вот так я рано утром проснулся. Und heute früh, wo ich so früh aufgewacht bin. У меня была одна проповедь. Ich habe eine Predigt gehabt. Но Господь положил мне на сердце говорить совсем другое. Aber der Herr hat etwas anderes auf mir aufs Herz gelegt. Ganz was anderes soll ich reden. Я уверен, что это очень важно. Und ich bin mir sicher, dass es sehr wichtig ist. Ja, знаешь, когда последнее служение, это что-то особенное. Weißt du, der letzte Gottesdienst ist immer etwas Besonderes. Я задаю тебе вопрос: был ли 2020 год ужасным годом для тебя? Ich stelle dir mal eine Frage: War das Jahr 2020 für dich ein schreckliches Jahr? Многие люди так говорят. Viele Menschen sprechen davon so. Еще, что за уроки ты получил в 2020 году? Und noch, was hast du für Lektionen, für Lehren 2020 bekommen? Если для тебя этот год был ужасен, wenn dieses Jahr für dich schrecklich war, тогда слушай сегодня очень внимательно. Dann hör heute ganz aufmerksam zu. Потому что ты попал в зону риска. Denn du bist in die gefährliche Zone reingeraten. Ага, послушай. In die Risikozone. Да. Deswegen hör heute ganz genau zu. Одна из главных заслуг 2020 года. Eine von wichtigen Errungenschaften von genau. diesem Jahr. Eine der wichtigen Errungenschaften in diesem Jahr. 2020 год показал, как никогда. 2020 hat wie nie zuvor gezeigt. Кто от мира, а кто не от мира. Wer von dieser Welt ist und wer nicht von dieser Welt ist. Я говорю это таким библейским языком сейчас. Ich spreche jetzt mit einer biblischen Sprache. Ты сейчас поймешь, о чем я. Du wirst jetzt gleich begreifen, wovon ich rede. Кто от мира? Wer von dieser Welt ist und wer nicht von dieser Welt ist. Давай мы включим Иоанна 17 главу. Lass uns mal Johannes 17 einschalten. 15 стиха. Ab dem Vers 17. 15. Johannes 17, Vers 15 und 16. Okay. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Also für 17, 15, sorry. Ja, Kapitel 17, Vers 15. Можно высветить на Бимере? Lass uns das auf dem Beamer auch anschauen. Okay, ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Weiter. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen die Wahrheit leuchten, damit sie in immer engere Gemeinschaft mit mir leben. Nur 16, Vers. Nur 16. Sie gehören ebenso wenig zu dieser Welt wie ich. Sie gehören ebenso wenig zu dieser Welt wie ich. Das ist ein Gebet. Это молитва от Иисуса. Jesus betet zum Vater. Иисус молится Богу Отцу. Über seine Kinder. О своих детях. Über seine Leute. О своих людях. Und er unterstreicht in diesem Gebet öfters hier. И он подчеркивает часто в этой молитве. Dass diese Menschen nicht zu dieser Welt gehören. Что эти люди не принадлежат к этому миру. Он говорит: Ты дал мне этих людей. Er hat gesagt, du hast mir diese Leute gegeben. Und ich bete für sie. Nicht über die ganze Welt. Sondern über die bete ich. Und er stellt hier klaren Unterschied. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Они не от этого мира, точно так же, как я не от этого мира. Смотри, христиане вообще. Schau her, die Christen, also wir. Настоящие христиане. Also echte Christen. Они автономны от этого мира. Sie sind autark von dieser Welt. Autonom. Autonom. Autonom. Они независимы от состояния этого мира. Sie sind nicht abhängig von dem Zustand dieser Welt. Это очень интересно. Das ist sehr interessant. Иисус молится практически о независимости своих людей в этом мире. Und Jesus betet praktisch über die Unabhängigkeit seiner Leute in dieser Welt. Знаешь, мы вот слышали сейчас, что церковь это корабль. Weißt du, wir haben jetzt gerade gehört, dass die Gemeinde ein Schiff ist. И корабль, он автономный в океане. Und ein Schiff ist autonom im Ozean. Правда? Nicht wahr? Если вода попала в океан, в корабль, wenn das Wasser in das Schiff reingelangt ist, тогда беда кораблю. Dann ist Unglück vorprogrammiert. Amen. Amen. То есть корабль, он в мире, also, он в этом океане. Also dieses Schiff ist in der Welt, der ist in diesem Ozean. Но вода не в корабле. Aber das Wasser ist nicht im Schiff drin. И это была бы проблема, если бы вода была бы в корабле. Das wäre ein Problem gewesen, wenn das Wasser drin wäre. Вы здесь? Seid ihr hier? Также и церковь. Мы в мире. Genauso verhält sich das auch mit der Gemeinde. Wir sind in der Welt. Но проблема, если дух мира. Aber das Problem ist, wenn der Geist der Welt, если система мира, wenn das System dieser Welt, если паника мира, wenn die Panik von dieser Welt, если страхи мира, wenn die Ängste von dieser Welt, попадают в наш корабль, gelangen in unseren Schiff hinein, тогда капец кораблю. Dann ist das Schiff kaputt. Dann ist das Schiff kaputt, ja, zu Ende. Amen. Amen. Так что тебе и мне важно быть независимым от духа этого мира. Deswegen musst du und ich unabhängig sein von dem Geist dieser Welt. Это просьба Иисуса. Und das ist diese Bitte von Jesus. Он говорит: сохрани их от зла, которое в этом мире. Er sagt: schütze sie von dieser Macht des Bösen, was что in der Welt herrscht. Что такое зло? Was ist das Böse? Как ты думаешь, паника это зло? Was denkst du, ist Panik das Böse? Мне кажется, да. Ich denke schon. Amen. Amen. Как ты думаешь, страх это хорошо? Was denkst du, ist die Angst gut? Nix gut, а? Скажи, nix gut. Sag, скажи ничего хорошего. Amen. Это зло. Das ist das Böse. И он говорит, сохрани их от этого зла. Er sagt, schütze sie von dieser Welt. Они не от мира. Sie sind nicht von dieser Welt. Как и я не от мира. So wie ich nicht von dieser Welt Итак, bin. Итак, настоящий христианин. Also echte Christen. Он автономен. Er ist autonom. Он независим. Er ist unabhängig. От духа этого мира. Von dem Geist dieser Welt. Ой, мне это так нравится. Und das gefällt mir. Halleluja. Halleluja. Иисус говорит, я от вышних. Jesus hat gesagt, ich bin von dem Höheren. И говорит людям, вы от нижних. Und sagt den Menschen, ihr seid von dem Niedrigen. Sagt er, ne? Говорит, я от вышних. Er sagt, ich bin von oben. А вы от нижних. Und ihr seid von unten. Ай-яй-яй-яй, Иисус, ты чего? Jesus, was ist los? Нет, Иисус, он вообще любил быть человеком. Nein, Jesus liebte es, Mensch zu sein. Amen. Amen. Я как-то с Леной сижу за столом. Ich sitze mal mit Lena am Tisch. Читаю Библию. Und lese die Bibel. И мне так смешно стало. Und ich habe so lachen müssen. Я говорю, Иисус, он так любил называть себя сыном человеческим. Ich habe gesagt, Jesus liebte es, sich als Sohn der Menschen zu nennen. Да, он не говорил, я сын Божий. Er hat nicht gesagt, ich bin Gottes Sohn. Никогда. Niemals. Представляешь? Stell dir vor. И все время говорит, я сын человеческий. Er hat immer gesagt, ich bin der Menschensohn. Ему нравилось быть человеком. Hör zu, es hat ihm gefallen, ein Mensch zu sein. Amen. Amen. Я думаю, он так смеялся внутри себя. Ich denke, er hat lachen müssen in sich, innen drin. Когда он говорил, я сын человеческий. Wo er sagte, ich bin ein Menschensohn. Неужели? Echt? Неужели я сын человеческий? Bin ich wirklich ein Menschensohn? Я такой гордился, я человек. Und er war richtig stolz auf sich. Ich bin ein Menschensohn. Я свой. Er sagte, ich gehöre dazu. Я ваш человек. Ich bin euer Mensch. Halleluja. Halleluja. Воздай ему славу. Also gib ihm eine große Ehre он dafür. Он любил быть человеком. Es, ein Mensch zu sein. Он любит. Er liebt es so wie wir zu sein. Но здесь он показывает разницу. Aber hier zeigt er den Unterschied. Говорит, я от вышних. Er sagt, ich bin von oben. А вы люди от нижних. Und ihr Menschen seid von unten. Знаешь, нам важно в духе учуять, почувствовать эту разницу. Wisst ihr, es ist so wichtig in unserem Geist diesen Unterschied zu spüren, zu erkennen. Мы есть на самом деле. Wer wir tatsächlich sind. Мы, говорит, сегодня Петра читали, род избранный. Wir haben heute aus Petrus gelesen, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Бог избрал. Denn Gott hat erwählt. Свой народ. Er hat sein Volk auserwählt. Он назвал его царственное священство. Er hat sie genannt als königliches Priestentum. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. И настоящий христианин, он это чувствует. Und ein echter Christ, er spürt das. Я не от мира. Ich bin nicht von dieser Welt. Да, я в мире. Ja, ich bin in dieser Welt. Я подчиняюсь законам этого мира. Ja, ich unterstelle mich unter die Gesetze dieser Welt. Да, я почитаю, уважаю свое правительство. Ja, ich respektiere meine Regierung. Конечно. Natürlich. Но при этом я не от мира. Aber dabei bin ich nicht von dieser Welt. Я благословение этого мира. Ich bin ein Segen für diese Welt. Я свет этого мира. Ich bin das Licht für diese Welt. Я соль этого мира. Ich bin das Salz von dieser Welt. Но für diese Welt. Посланец с неба. Aber ich bin ein Botschafter vom Himmel. У меня миссия. Hey, ich habe eine Mission. Для этой земли. Für diese Erde. Царствие Божие внутри меня. Denn das Reich Gottes ist in mir drin. Царствие Божие внутри тебя. Das Reich Gottes ist in dir drin. Это совсем другое качество. Und es ist eine komplett andere Qualität. И другой уровень. Und eine andere Ebene. Amen. Amen. Мы не смотрим свысока на людей. Wir schauen nicht von oben herab auf die Menschen. No. Nein, auf keinen Fall. Amen. Но мы любим людей. Aber wir lieben Menschen. И мы смотрим на них с вот этой точки зрения неба. Und wir sehen aus der Perspektive des Himmels auf sie. И хотим служить им. Und wollen ihnen dienen. И как мы служим им? Und wie dienen denn wir ihnen? Когда мы показываем противоположный дух. Wenn wir ihnen den anderen Geist zeigen. Anderen Geist. Amen. Amen. И когда ты видишь дух страха, und wenn du den, die, den Geist der, der Angst siehst, ты должен показать дух силы. Dann musst du einen Geist der Kraft zeigen. Amen. Amen. Когда видишь дух паники, wenn du den Geist der Panik siehst, ты показываешь дух радости. Dann zeigst du deinen Geist der Freude. Мир, радость, Freude, Friede. Это то, что внутри тебя. Das ist das, was in dir drinnen ist. Во Святом Духе. Im Heiligen Geist. Amen. Amen. И христианин, он отличается от прочих людей. Und der Christ unterscheidet sich von den anderen übrigen Menschen. Я назову сегодня три параметра. Ich werde heute drei Parameter euch nennen. И вот по этим параметрам Бог тестировал свою церковь в этом году. Und nach diesen Parametern hat Gott seine Gemeinde getestet. Первое. Das erste. Люди, христиане, Menschen, Christen, also Menschen als echte Christen, они вечные оптимисты. Sie sind ewige Optimisten. Ewige Optimisten. Это не просто оптимист такой, ну, я себе чувствую. Weißt du, das ist nicht nur einfach so ein Optimist. Ja, ich bin bloß ein positiver Mensch. Nein. Мы имеем вечный позитив. Nein, wir haben eine ewige Positivität in uns. Amen. Amen. И вот в этом мы есть свет этому миру. Und in diesem zeigen wir, dass wir das Licht für diese Welt sind. Мы вечные оптимисты. Wir sind ewige Optimisten. Знаешь, я патологический везунчик. Weißt du, ich bin ein pathologischer Glücksbild. И вечный оптимист. Und ein ewiger Optimist. Halleluja. Amen. Amen. Знаешь, я слушал одну песню. Weißt du, ich habe mir mal ein Lied angehört. У нас в Советском Союзе еще. Bei uns noch in Russland. Когда церковь была гонимая. Als die Gemeinde verfolgt wurde, у них была такая песня. Sie haben so ein Lied gehabt. Представляешь, удивительно. Also stell dir vor, so ein es war erstaunlich. Они находились в гонениях. Sie waren in der Verfolgung. Но при этом пели такую песню. Aber dabei haben sie so ein Lied gesungen. Зачем страдать, мой друг? Warum willst du leiden, mein Freund? Зачем грустить порой? Warum willst du hin und wieder traurig sein? Ведь радость нам дана denn Freude, самим Христом. Denn Freude ist uns gegeben von dem Christus selbst. Мы дети Божии. Wir sind die Kinder Gottes. Мы всех счастливее. Wir sind glücklicher als alle anderen. Мы всех счастливее. Wir на sind, всей земле. Wir sind glücklicher als alle anderen auf dieser Welt. Это они пели. Das haben die gesungen. Yeah. Представляешь? Stell dir vor. Могли в каждую секунду прийти с КГБ. Jede Sekunde hätte KGB kommen können в полицию, в тюрьму, und sie inhaftieren, sie ins Gefängnis schmeißen. Aber sie singen solche Lieder. Страдать, warum wollt ihr traurig sein und leiden, meine Lieben? Счастливее. Wir sind glücklicher als alle мы anderen. Wir sind glücklicher als alle anderen auf dieser Welt. Вот они что-то поняли. Also die haben etwas begriffen. И они себя так и вели. Und sie haben sich auch so verhalten. Знаешь, я видел эту гонимую церковь, я вырос в ней. Weißt du, ich habe diese verfolgte Gemeinde gesehen. Ich bin aufgewachsen in so einer Gemeinde. И я видел, что эти люди независимые от этого мира. Und ich sah, dass diese Menschen unabhängig sind von dieser Welt. Автономные. Die sind autonom. Ja, вот есть автономное, например, отопление, да? Zum Beispiel gibt es autonome Heizung. Да, вот вы живете в домах. Ja, ihr lebt alle in den Häusern. И большинство домов подключено к центральному отоплению. Und die meisten Wohnungen sind an die Zentralheizung angeschlossen. И вдруг, если там где-то на центральной тепловой станции какая-то там проблема, und wenn dort in der Station etwas passiert, irgendein Problem auftritt, ты будешь сидеть в холоде. Du wirst in der Kälte sitzen bleiben. Но есть некоторые дома, aber es gibt manche Häuser, которые имеют автономное отопление. Die eine autonome Heizung haben. И они независимы вообще от этой центральной. Und sie sind unabhängig von dieser Zentralheizung. И даже если все соседи будут сидеть в холоде, und auch wenn alle Nachbarn in der Kälte sitzen bleiben, я буду сидеть в тепле. Werde ich in der Wärme sitzen. Потому что у меня автономное отопление дома. Weil ich eine autonome Heizung zu Hause habe. А есть дома, они имеют электричество автономное. Und es gibt Häuser, die haben elektrische Heizung, autonome elektrische Heizung. Да, у них солнечная батарея. Sie haben Sonnenplatten oder Sonnenbatterien. Которые имеют свою собственную воду. Es gibt Häuser, die haben ihr eigenes Wasser. Sogar. Автономная вода. Sie haben autonomes Wasser. Они вырыли колодец. Sie haben einen Brunnen oder eine Quelle entdeckt. И когда какая-то проблема, und wenn irgendein Problem stattfindet, они на коне. Sie sind auf dem Pferd. In der Zeit, wo die anderen Menschen in der Kälte sitzen oder kein Wasser haben. Dieses Autonome, das macht dich stark. Und ich denke, das ist die Rolle der Christen in dieser Welt. внутри себя иметь эту автономную электростанцию. In sich diese autonome Elektrostation zu haben. Amen. Это есть у нас. Und das haben wir auch. Дух Святой. Den Heiligen Geist. Внутри тебя. Der ist in dir drinnen. Oh, это дух радости. Das ist der Geist der Freude. Это дух мира. Das ist der Geist des это Friedens. Дух силы. Das ist der Geist der Kraft. Amen. Amen. Не дал нам Бог духа страха. Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft. У тебя автономная атомная станция внутри. Du hast eine autonome Atomstation bei dir drin. Halleluja. Halleluja. Не знаю, чувствуешь ты ее или нет. Ich weiß nicht, ob du sie spürst und fühlst oder nicht. Но чем больше ты будешь пропитываться этим, aber je mehr du dich davon erfüllen lässt, тем более ты будешь замечать эту силу. Desto mehr wirst du diese Kraft spüren. Halleluja. Halleluja. Радость, которую никто не отнимет у вас, говорит Freude, Иисус. Freude, wie Jesus sagt, euch keine wegnehmen kann. И знаешь, что мир не нуждается сегодня в еще одном человеке, который будет говорить все плохо. Weißt du, diese Welt braucht nicht noch einen Menschen, der davon redet, wie schlecht alles ist. Как все плохо. Wie alles so schlecht ist. Нет. Nein. И если внутри у христианина und wenn in einem Christen innen нету вот этого мира и стабильной радости, kein Frieden herrscht und diese stabile Freude nicht da ist, значит, он подключен к центральной системе этого мира. Dann ist er an das zentrale System von dieser Welt angeschlossen. И тогда он обречен. Dann ist er geliefert. Да. Dann ist er geliefert. Будет банкрот. Dann wird er bankrott gehen. Потому что мир придет банкрот. Weil die Welt geht zum Bankrott. И тебе нужна автономная система. Und du brauchst ein autonomes System. Amen. Amen. Я не говорю только вот о внутреннем состоянии. Ich rede nicht nur von dem inneren Zustand. Но прежде всего о внутреннем состоянии. Aber als ja eigentlich über das innere Zustand. Да. Если церковь превращается в еще один канал плохих новостей. Wenn das Wenn die Gemeinde zu einem Kanal von schlechten Neuigkeiten wird, dann ist sie bankrott. Поэтому она банкротом стала. Если бы церковь превратилась в такой канал, как и все прочие. Also wenn die Gemeinde in so einen Kanal sich verwandelt wie alle anderen. О плохих новостях. Über die schlechten Nachrichten. К сожалению, я вижу, что масса христиан стала таким каналом. Leider sehe ich, dass viele Christen zu so einem Kanal geworden sind. И они поддерживают панику. Und sie unterstützen diese Panik. Рассказывают какие-то теории. Sie erzählen irgendwelche Theorien. Сейчас тяжелое время. Jetzt ist eine schwierige Zeit, bla-bla-bla. Ну, предположим, тяжелое время, да. Okay, nehmen wir an, das ist eine schwierige Zeit. Предположим, okay. Nehmen wir mal an, das ist eine schwere Zeit. Тебе от этого легче. Geht es dir davon schlechter? Ты себя вдохновляешь, когда ты так говоришь? Inspirierst du dich, wenn du davon sprichst? Ты готов горы свернуть, когда ты говоришь, время плохое, я пошел горы сворачивать. Bist du bereit, die Berge zu erklimmen, wenn du davon redest, wie alles schlecht ist? Нет. Nein. А зачем тогда это говоришь? Wozu redest du dann davon? Ефесянам 4 глава, 29 стих. Павел учит нас. Aus dem Epheser 4, 22? 29 lehrt uns der Paulus. Он говорит нам, говорите только доброе. Er sagt, redet nur Gutes. Чтобы слово ваше доставляло благодать слушающим. Damit das Wort für jeden, der es hört, hilfreich und ermutigend wird. Оптимист говорит. Ein Optimist spricht davon. Ну, мы думаем, да, оптимист всегда должен говорить, ай, все хорошо. Wir denken uns so, dass ein Optimist immer so reden soll, es ist alles gut. Nein. Оптимист, он видит ситуацию. Оптимист sieht die Situation. Но он говорит, всегда может быть хуже. Aber er sagt, es kann immer noch schlechter werden. Hallo. И поэтому я сегодня радуюсь. Deswegen freue ich mich heute. Amen. Amen. Amen. 21 год может быть хуже. 21 kann noch schlechter werden. Поэтому, ребята, мы сегодня радуемся. Deswegen, meine Lieben, freuen wir uns heute. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Как знаешь, эти два, я не знаю, видел ты это, нет видео. Ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast oder nicht. Über diese zwei. Два человека стоят. Über zwei Leute, über zwei Menschen. Один говорит другому. Der eine spricht zu dem anderen. Да когда же мы будем радоваться? Ey, wann werden wir uns endlich freuen? И другой ему говорит. Und der andere sagt zu ihm. Слушай, в прошлом году. Hör zu, letztes Jahr надо было радоваться. Hätte man sich freuen sollen. Когда это? Und er sagt, wie, wann? Ну, это тогда, когда все жаловались, говорили, все плохо, кризис, болезнь. Das ist damals, wo alle sich beklagt haben, wo alle gesagt haben, es ist eine Krise und haben gejammert. Вот тогда надо было радоваться. Da hätte man sich freuen sollen. Ну, а что ты мне не сказал? Und dann sagt der andere, wieso hast du mir das nicht gesagt? Ну, я и сам не знал. Und der andere, ich wusste das selber nicht. Ну, говорит, теперь я буду каждый день радоваться, чтобы Aber jetzt nehme ich mir vor, dass ich immer mich freue. Я все время был радостный. Ich werde, damit ich immer freudig bin. Amen. Это правильная позиция. Das ist eine richtige Position. Amen. Чтобы ничего Amen. Не пропустить. Damit man nichts verpasst. Halleluja. Halleluja. И если бы я начал говорить, как многие люди, Und wenn ich beginnen würde, so zu reden, wie die anderen Menschen, тяжелый год, Es ist ein schwieriger Jahr. Ужас. Schrecklich. Я бы слил этот 2020 год в унитаз. Ich würde dann dieses Jahr 2020 im Klo runterspülen. Как многие люди. Wie viele andere Menschen auch. Если бы я говорил, что бизнес не идет. Wenn ich sagen würde, mein Business funktioniert nicht. То он бы не шел. Dann würde auch nicht gehen. Как у многих. Wie bei vielen anderen. Но когда ты говоришь другое. Aber wenn du was anderes sagst. Ты переживаешь другое. Dann erlebst du auch das andere. Amen. Amen. Потому что вера делает тебя автономным. Denn Glaube macht aus dir einen autonomen Menschen. Amen. Amen. И твой бизнес в том числе. Und unter anderem auch dein Business. Он подключается к Божьей экономике. Er schließt sich an die Gott seine Wirtschaft an. Weißt du, есть Божья экономика. Weißt du, es gibt Gott seine Wirtschaft. Wirtschaft von Gott. Von Gott. Göttliche Ökonomie. Göttliche Ökonomie. И он говорит, все серебро и все золото мое. Er sagt, das ganze Silber und Gold gehört sowieso nur mir. Богу принадлежит. Das gehört nur Gott. И ты можешь быть независим от экономии этого мира. Und du kannst unabhängig sein von Ökonomie von dieser Welt. Это чуть-чуть высшая математика, может быть, потом мы поговорим. Das ist ein wenig höhere Mathematik, vielleicht reden wir mal später drüber. Но это реально. Aber das ist real. И через веру ты достигаешь этой экономики Божьей. Und durch den Glauben erreichst du diese göttliche Ökonomie. И оно приходит. Und es kommt. Das kommt in dein Leben hinein. Wie das Gold, so auch das Silber. Das sind geistliche Dinge. Es gibt solche Christen, die sagen, ich brauche das nicht. Nicht am Geld ist mein Glück verbunden. Das ist nicht weise. Das ist faul, aber es ist alles andere, aber nicht weise. Amen. Amen. Еще одна черта. Und noch eine Eigenschaft. Автономные христиане. Von den autonomen Christen. Автономные христиане. Autonome Christen. Они любознательны. Sie sind neugierig oder vielseitig. Они хотят достигать что-то новое. Sie wollen immer etwas Neues erreichen. Почему так я говорю? Wieso rede ich so? Смотри, когда ты читаешь Старый Завет. Schau her, wenn du das Alte Testament liest. Там всегда речь идет о каких-то победах. Dort ist immer die Rede über irgendwelche Siege. Все эти люди Божьи, они были победителями. All diese Gottesmenschen, die waren Sieger. Они завоевывали. Sie haben gewonnen, sie haben errungen. Они брали новую территорию. Sie haben ein neues Territorium eingenommen. Везде. Вот Überall. Давид такой был. David war heute, Авраам war so. Был такой. Der Abraham war so. Все эти люди Божьи, они завоевывали. All diese Gottesmenschen, die haben eingenommen, die haben errungen. И как ты думаешь, зачем это все нам надо? Und was denkst du, warum wir das alles brauchen? Зачем? Wozu? Мы же не идем сейчас на войну с кем-то. Wir gehen doch jetzt nicht in den Krieg gegen jemanden. Бог не призывает нас этому. Gott ruft uns nicht dazu auf. Но он призывает тебя завоевывать территории все равно. Aber ruft dich dazu trotz allem auf, dein Territorium einzunehmen. Территорию развивать. Diese Territorium erweitern. Расширять. Sie erweitern. А как это происходит? Und weiterentwickeln. Und wie passiert das? Это происходит интеллектуально. Das passiert auf der intellektuellen Ebene. Душевно. In der seelischen Ebene und geistlich. Ты берешь новую территорию. Du nimmst ein neues Territorium Но только тогда, когда у тебя есть интерес к этому. Aber erst dann, wenn du Interesse darüber только hast. Тогда, когда христианин любознательный. Erst dann, wenn ein Christ ein vielseitig oder neugierig ist. Neugierig, super. Neugierig Он ist. Он завоевывает территорию. Dann erringt er dieses Territorium, er nimmt das ein. Он идет туда, где его не было. Er geht dorthin, wo er vorher nie war. Und er erringt das, was er vorher nie gewusst hat. И вот здесь разница появляется между христианами. Und hier entsteht ein Unterschied zwischen den Christen. И смотри, Бог тестирует свой народ. Und schau her, Gott testet seinen Volk. Кто любознателен? Wer ist neugierig? Кто хочет завоевывать? Wer möchte einnehmen? Кто хочет расширяться? Wer möchte sich erweitern? Кто хочет побеждать? Wer möchte siegen? Это тест. Das ist ein Test. Потому что много людей, в том Denn числе viele Menschen, unter anderem auch Christen, они не хотят развиваться. Sie wollen sich nicht weiterentwickeln. Я не имею в виду любознательность, которая есть у многих людей, так? Sie haben eine, ich meine nicht die Neugierde, die sowieso bei den Menschen ist. Например, какой это маникюр у моей соседки? Zum Beispiel, welche Maniküre hat meine Nachbarin? Das meine ich jetzt nicht. Это тоже любознательность. Das ist zwar auch Neugierde, aber не об этом речь. Aber nicht davon ist die Rede hier. Любознательность, когда ты завоевываешь что-то на другой уровень. Neugierde, wenn du etwas gewinnst, etwas erringst und gehst auf die neue Ebene. И вот в 2020 году. Und in 2020. Как никогда. wie nie zuvor hatten die Menschen eine Möglichkeit, ihre Neugier zu zeigen und neues Territorium zu erringen, wie nie zuvor. Stell dir vor, 3 Monate von Quarantäne, sogar mehr bei manchen anderen. Die Menschen saßen zu Hause, sie haben plötzlich Zeit, was sie vorher nie hatten. Das ist eine Chance. Wenn der Mensch neugierig ist, der hätte in dieser Zeit einen neuen Beruf erlernen können. Er hätte Geschäfte aufbauen können. Er hätte eine Sprache erlernen können. Irgendeine neue Sprache oder Programmiersprache, was auch immer. Und weißt du, Gott hat uns getestet. Wie du als Mensch deine Zeit gebrauchst, nützt. Wie meine Kinder diesen Chance nutzen. Wie meine Kinder diese Chance nützen. Und diejenigen, die einfach nur diese Zeit durchgesessen sind, der Herr sieht, es macht keinen Sinn, ihnen noch mehr zu geben. Sie sehen ihre Chancen nicht. Weißt du, dieser Test auf Neugierde, den gibt es immer noch. Ich bin so glücklich, dass die Kinder diese Charaktereigenschaften haben. Neugierde. Und alle wir hatten mal diese Charaktereigenschaft gehabt. Manchmal verbringe ich manchmal Zeit mit meinen Enkeln. Ich liebe diese Zeit. Ich liebe meine Enkel. Und ich sehe, dass ich beginne, von denen was zu lernen. Es interessiert mich total. Und sie sind zu meinen Lehrern geworden. Ich will ihnen nachahmen. Wie laufen sie denn so? Und ständig staunen sie. Weißt du, es ist so interessant. Sie sind so neugierig. Sie wollen alles tasten, sie wollen alles hören, alles sehen. Aber du bist schon erwachsen. Du bist ungefähr so, ich weiß schon alles. Nein, es ist so wichtig, genauso zu werden wie sie. Und schon wieder anfangen zu tasten, etwas zu suchen. Und genauso neugierig zu sein. Denn da ist die Kraft und die Freude des Lebens. Etwas Neues zu erfahren. Etwas zu gewinnen. Etwas zu erringen. Also wenn du dir ehrlich zu sich selbst bist, das bringt dich doch selbst einen Spaß. Amen. Und wenn der Mensch immer auf der Geraden ist und bleibt immer auf derselben Ebene, so wie gestern ist auch heute, nächstes Jahr wird genauso wie dieses Jahr. Пуй, das ist ekelhaft. Amen. Да, я не могу представить себе такой жизни. Ich kann mir so ein Leben nicht einmal vorstellen. Nee, Господь хочет, чтобы ты развивался. Aber der Herr möchte, dass du dich weiterentwickelst. Amen. Amen. Мне позвонили недавно. Mein Mann hat mich vor kurzem angerufen. И я слышу. Und ich höre so. Говорит по-испански женщина. Eine Frau spricht auf Spanisch. Я тут же хотел ее остановить. Und ich wollte sie gleich stoppen. Я хотел ей сказать сразу по-английски говорю. Ich wollte ihr gleich sagen auf Englisch. Я не понимаю. Ich verstehe dich nicht. Я не понимаю ваш испанский. Ich verstehe euer Spanisch nicht. И вдруг я чувствую внутри стоп. Und plötzlich fühle ich so in mir drin stopp. Я буду слушать. Ich werde ihr zuhören. Я слушал. Und ich habe zugehört. 3 Minuten. 3 Minuten примерно. Lang. Ungefähr. И вдруг я понимаю. Und plötzlich verstehe ich, что я все понимаю. Dass ich alles verstehe. Я все понимаю, что она говорит. Ich verstehe alles, was sie da spricht. Я говорю, sí, gracias. Und ich sage Спасибо zu ihr, вам. Dankeschön. Я Dankeschön. Реально все понял. Ich habe real alles verstanden. Я думаю, откуда это? Ich denke mir, woher kommt das? Я же не учу обычный Spanisch. Ich lerne doch kein Spanisch. Но когда-то я учил его. Aber irgendwann einmal habe ich Spanisch когда gelernt. Я на Кубе был много раз. Wo ich auf Kuba mehrmals war. Там я учил, писал, Dort habe ich Spanisch gelernt und geschrieben. И знаешь, мой компьютер еще не совсем старый, он und умеет что-то сохранять. Und weißt du, mein Computer ist noch nicht so ganz so alt, er ist noch fähig, etwas dort zu bewahren. Эй, это так супер здорово, когда ты вдруг ощущаешь, вау, у меня есть что-то. Weißt du, es ist so super toll zu erfahren oder zu spüren, dass du weißt, es ist in mir was drin. Твой компьютер обновляется. Und dein Computer erneuert sich. Как здорово, когда ты можешь понимать на другом языке человека. Es ist so toll, wenn du den anderen Menschen verstehst, wenn er andere Sprache Тебе spricht. Тебе открывается целый мир. Für dich eröffnet sich eine ganz andere Welt. Я ужасаюсь, когда люди живут в Германии 10 лет, 15 ich, лет. Ich erschrecke mich jedes Mal oder ich staune jedes Mal, wenn ich sehe, dass die Menschen so seit 10 Jahren in Deutschland leben. И они не могут говорить нормально по-немецки. Und sie können immer noch kein gescheites Deutsch reden. Думаю, Боже мой, ich denke mir, oh Herr, нельзя. Das darf man nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Amen. Ты же Amen. Здесь живешь. Учи язык. Du lebst doch hier. Lerne diese Sprache. Развивай его. Entwickle es weiter. Поднимай свой уровень. Und tu das auf neuen Level bringen. Это же так приятно. Denn es ist so angenehm. Свободно, свободно чувствовать себя, говорить. Sich frei zu fühlen und frei zu sprechen. А когда ты приезжаешь в другую страну и говоришь на их языке, это вообще фау. Und wenn du in ein anderen Land kommst und ihre Sprache sprichst, dann ist es schon die höchste Kunst. Любознательность – это тест, который Бог тестировал нас в 2020 году. Neugierde ist ein Test, was Gott uns getestet hat letztes Jahr. И тебе важно здесь достичь что-то большего. Und für dich ist es wichtig, etwas Größeres zu erreichen hier. Молодежь, не оставайтесь на своем уровне. Jugendliche, bleibt nicht auf eurer Ebene. Ваше будущее, оно в ваших руках. Eure Zukunft liegt in euren Händen. И Бог доверил тебе вот этот разум, который готов глотать новое. Und Gott hat dir diesen Verstand anvertraut, der bereit ist, so viel in sich reinzubringen, взрослые, reinzunehmen. Которые здесь. Und auch die Erwachsenen, die hier sitzen. Не зацикливайтесь на своих циклах. Bleibt nicht stehen auf euren, in eurem Leben. Вылазьте из этой рутины. Kommt aus dieser Routine heraus. Находи силу в себе, что-то менять в себе. Finde Kraft in dir, etwas zu verändern. Заставь себя выучить немецкий, если ты его еще не знаешь. Zwinge dich, Deutsch zu lernen, wenn du es noch nicht kannst. Заставь себя выучить компьютер. Zwinge dich mal, Computer zu lernen, wenn Расширяй du es noch nicht kannst. Свои пределы. Erweitere deine Grenzen. Знаешь, такие люди, они достигнут гораздо больше всех остальных людей. Weißt du, solche Menschen erreichen wesentlich mehr als der Rest. Amen. Amen. Ты будешь впереди других людей. Du wirst vorne sein. Это вообще-то задача христианина. Und eigentlich ist es eine Aufgabe von Christen. Он говорит, вы голова. Ihr seid der Kopf. А не хвост. Der Haupt und nicht der Schwanz. Amen. Amen. Вы голова. Ihr seid der Haupt. А не хвост. Und nicht der Schwanz. В чем разница между головой и хвостом? Was ist der Unterschied zwischen dem Haupt, also dem Kopf und dem Schwanz? В содержимом. In dem Inhalt. Amen. Amen. Okay. В голове должна быть голова. Im Kopf muss der Kopf sein. Мозги. Das Hirn. А не другое, что в хвосте. Und nicht das, was im Schwanz sich befindet. Amen. Halleluja. Поэтому мы будем питаться вот этим вот Божьим источником. Deswegen wollen wir aus der Gott seine Quelle uns ernähren. Его слово. Aus seinem Wort. Его мудрость. Aus seiner Weisheit. Она выводит тебя на новый уровень. Das bringt dich auf die neue Ebene. Каждый день. Jeden Tag. Каждый день. Jeden Tag. Halleluja. Halleluja. Ну, воздадим Богу нормально славу. Lass uns Gott eine große Ehre bringen. Oh, und den Preis. Спасибо. Danke, Herr. Halleluja. Есть еще один тест, по которому Бог тестировал церковь. Es gibt noch einen Test, was Gott, wie Gott seine Gemeinde getestet hat. Хочешь услышать? Willst du das hören? Мне так кажется. Ich denke es so. Это тест на страсть. Das ist der Test auf Leidenschaft. Auf Leidenschaft, да. Тест на страсть. Тест auf Leidenschaft. И христианин, который настоящий христианин, у него есть это внутри страсть. Und ein Christ, ein echter Christ, der hat in sich drin diese Leidenschaft. Это как автономная энергия внутри. Das ist wie eine autonome Energie in ihm drin. Да, и он сам, он знает, как ее в себе закачивать. Und er weiß, wie er sie immer wieder aufladen kann. Ему не надо мотивации извне. Er braucht keine Motivation von außen. У него есть страсть. Er hat diese Leidenschaft. Ну, если просто выразить это любовь. Wenn was? Если просто это сказать, это любовь. Wenn man das einfach nur so sagt, dann kann man sagen, es ist Liebe. Liebe, потому что Liebe это страсть. Denn Liebe ist да? Ja, normale Liebe ist Leidenschaft. Amen. Leidenschaftlich. И это высвобождает огромную энергию в тебе. Und das setzt eine riesen Energie in dir Когда frei. Когда человек влюблен, Wenn der Mensch verliebt ist, он становится немножко сумасшедшим. Er wird ein wenig verrückt. Настолько много у него энергии. Der hat so viel Energie. Настолько много у него буйной энергии. Der hat so eine Riesenenergie in sich. Это любовь, это энергия. Und Liebe ist Energie. И можно сказать страсть, да? Und man kann dazu auch nur sagen, dass es Leidenschaft И ist. И вот есть разница между христианином, у которого есть желание. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Christen, der einen Wunsch hat, und einem Christen, der Leidenschaft besitzt? Ein Riesenunterschied ist zwischen denen. Желание. Es gibt einen Wunsch, но это не страсть. Aber es ist keine Leidenschaft. Страсть – это не желание. Und Leidenschaft ist kein Wunsch. Желание – это не страсть. Und Wunsch ist keine Leidenschaft. И эту разницу видно, когда мы можем вот сравнить в рождественской истории. Und diese Leidenschaft siehst du, wenn wir diese Weihnachtsgeschichte vergleichen. Там в рождественской истории две группы людей. In dieser Weihnachtsgeschichte gibt es zwei Gruppen von Menschen. И в одной группе страсть. In einer Gruppe ist die Leidenschaft parat. А в другой – желание. Und in der anderen nur der Wunsch. Да. И посмотри на пастухов. Und schau mal die Hirten an. По которых мы говорили в четверг. Über die wir am Donnerstag geredet haben. И им ангел открылся. Engel hatte sich ihnen gezeigt. Как никому. Wie niemanden anderen. А мощное откровение было. Das war also eine gewaltige Offenbarung. Они увидели хор ангелов. Sie haben einen Chor von Engeln gesehen. Им можно было бы сказать: "Теперь, ребята, вас просто не остановишь". Man hätte sagen können: "Oh, ihr seid jetzt unaufhaltsam". Тоже вы такое пережили откровение. Denn ihr habt so eine mächtige Offenbarung erlebt. Ангел лично пришел, сказал. Der Engel persönlich kam zu euch und hat zu euch gesprochen. Was вещаю вам великую радость. Ich verkünde euch eine frohe Botschaft. Эй, тут можно горы сворачивать. Du, man kann hier die Berge erklimmen. Но что они сделали? Aber was haben sie gemacht? Я не осуждаю этих пастухов. Ich verurteile diese Hirten nicht. Но я вижу что-то, что они сделали нехорошо. Aber ich sehe, dass sie etwas nicht so gut gemacht haben. Nicht so gut gemacht haben, да. Они просто пошли. Sie sind einfach gegangen. Написано, они пошли. Es steht geschrieben, sie sind gegangen. Увидели младенца, лежащего в яслях. Haben denn das Baby gesehen, was in der Futterkrippe lag? И ушли. Und gingen weg. И все. Und das war's. И точка. Punkt. История пастухов закончилась. Die Geschichte der Hirten ist zu Ende damit. Я думаю, что здесь что-то неправильно. Ich denke, da ist irgendwas schiefgelaufen. Есть вторая группа. Es gibt eine zweite Gruppe. В рождественской истории. In der Weihnachtsgeschichte. И это волхвы. Da sind die Weisen. И знаешь, что волхвов Бог не посещал таким образом. Weißt du, Gott hat diese Weisen nicht auf diese Weise besucht. Не было никакого ангела. Es war kein Engel bei ihnen. Была одна звезда. Es gab nur ein Stern. Все. Nur das war, но nur они были такие любознательные. Aber sie waren so dermaßen neugierig. Они высматривали эту звезду. Sie haben nach diesem Stern gesucht. Потом высчитывали что-то в своих календарях. Dann haben sie etwas in ihren Kalendern ausgezählt. А у них Библии не было. Sie hatten keine Bibel gehabt. И ангела никакого не было. Und auch kein Engel. Но они приперлись в Иерусалим. Aber sie haben sich nach Jerusalem geschleppt. За какие-то 5000 километров. 5000 Kilometer haben sie hinter sich. Они топали туда не знаю сколько, зиму или две. Ich weiß nicht, lange sie gebraucht haben, einen Winter oder noch mehr. Но это была явная страсть. Aber das war eine sichtliche Leidenschaft. Ты знаешь, это просто так не будешь 5000 километров куда-то топать. Weißt du, du wirst nicht einfach so 5000 Kilometer hinter sich lassen. И еще одна вещь. Und noch eine Sache. Они не просто притопали. Sie sind nicht nur einfach dorthin gekommen, чтобы посмотреть. Um nur zu schauen. Они качались на верблюдах. Sie sind auf ihren, nicht Eseln, sondern Kamelen geritten. Несколько месяцев. Mehrere Monate. Но при этом они привезли что-то. Aber dabei haben sie etwas gebracht. Золото. Sie haben Gold gebracht. Лада. Sie haben Weihrauch und Смирна. Неважно. Мюре. Это были подарки. Das waren Geschenke. Дорогие. Das waren kostbare, teure Geschenke. Hey. Ты видишь разницу? Siehst du den Unterschied? Пастухи пришли. Die Hirten kamen. Oh. Сладкий какой. Oh, was für ein süßes Baby. Ну вы молодцы. И seid doch super. Йосиф, Мария. Йосиф und Maria. Мы вас поздравляем. Wir gratulieren euch. Всего хорошего с вашим младенцем. Alles Gute mit eurem Baby. И пошли назад. Und dann gingen sie zurück. Ребята. Meine Freunde. Вы хотя бы ягненочка с собой притащили. Ihr hättet wenigstens einen kleines Lämmchen mitbringen können. Amen. Amen. Вы ж пастухи. Ihr seid doch Hirten. Что-то притащили бы хоть. Ihr hättet etwas mitbringen können. Не догадались. Aber sie kamen nicht drauf. И вот здесь проблема. Und da steht ein Problem. Огромное откровение от Бога. Eine Riesenoffenbarung von Gott. Но такая маленькая страсть. Практически Aber это не страсть уже. So eine ganz kleine Leidenschaft. Praktisch ist es keine Leidenschaft. Просто давай посмотрим. Das ist einfach nur, lass uns mal gucken. Давай придем в церковь просто, давай посидим. Lass uns einfach in die Gemeinde kommen und gucken. Не, слушай, волхвы, вот это были люди со страстью. Nein, diese Weisen, das waren Menschen, die Leidenschaft hatten. И Бог, он тестирует нас. Und Gott testet uns. Мои люди. Meine Menschen. Кто человек страсти? Wer ist der Mann der Leidenschaft? Кто человек желания? Und wer ist der Mann des Wunsches? И как ты думаешь, кого Бог хочет больше благословлять? Und was denkst du, wen möchte Gott am meisten segnen? Я думаю. Ich denke, und das weißt du auch. И волхвы, они были особенно благословлены. Und die Weisen waren besonders gesegnet. Написано, что когда они увидели младенца, es steht geschrieben, als sie das, den Säugling gesehen haben, они возрадовались радостью весьма великою. Sie haben sich gefreut mit einer Riesenfreude. А про пастухов это вообще не написано. Und über die Hirten steht nichts davon. Они просто пришли, sie kamen einfach, улыбнулись, sie haben ein Lächeln geschenkt и ушли. Und gingen weg. Знаешь, Бог вознаграждает страсть. Weißt du, Gott belohnt die Leidenschaft. И страсть делает твою жизнь, христианскую жизнь, красивой. Und die Leidenschaft macht dein Leben, dein christliches Leben wunderschön. Вообще страсть делает жизнь, любую жизнь Überhaupt, красивой. Leidenschaft macht jedes Leben wunderschön. Amen. Amen. И так важно сохранять в себе эту страсть. Und es ist so wichtig, diese Leidenschaft zu bewahren страсть in sich. Страсть по Богу. Leidenschaft nach Gott. Страсть по молитве. Leidenschaft nach dem Gebet. Страсть по общению, по церкви. Leidenschaft nach dem Gespräch, nach der Gemeinschaft. Страсть по Библии. Und Leidenschaft nach der Bibel. Я знаю, разные периоды бывают у всех. Ich weiß, es gibt verschiedene Perioden bei uns allen. Но автономный христианин. Aber ein autonomer Christ. Он не в том смысле автономный, что он не зависит от церкви. Это никак. Der ist nicht in dem Sinne наоборот. Autonom, dass er nicht unabhängig ist von der Gemeinde, sondern umgekehrt. Наоборот. Umgekehrt. Автономный христианин, он всегда бежит в церковь. Umgekehrt, ein autonomer Christ, der rennt immer in die Gemeinde. Он автономный от мира. Aber der ist autonom von der Welt. От духа этого мира. Von dem Geist dieser Welt. От страхов этого мира. Von den Ängsten von dieser Welt. Amen. Amen. И вот у него есть страсть. Und er hat diese Leidenschaft. Она автономная такая. Sie ist also so eine autonome Leidenschaft. Она не зависит от этих обстоятельств мира. Sie hängt nicht von den Umständen dieser Welt ab. Нам нужна эта страсть. Und wir brauchen diese Leidenschaft. Чтобы переживать радость. Um die Freude zu erleben. Чтобы кричать всегда «Вау!» Um immer zu schreien «Вау!» «Вау!» когда ты читаешь Библию. «Вау!» wenn du die Bibel liest. «Вау!» когда ты в церкви. «Вау!» wenn du in der Gemeinde bist. Это Leidenschaft. Halleluja. Das ist die Leidenschaft. Это страсть. Halleluja. Halleluja. Halleluja. И пусть эта страсть, она придет сейчас. Und diese Leidenschaft soll jetzt kommen. Это жажда, это желание должно быть у нас. Dieser Durst, dieser Wunsch soll bei uns sein. Да. Господь, Он хочет видеть в тебе вот эту независимость. Der Herr möchte in dir diese Unabhängigkeit sehen. От Духа мира. Von dem Geist dieser Welt. Да. Ja, ja. Чтобы внутри тебя была эта страсть по Богу. Damit in dir diese Leidenschaft nach Gott wohnt. И, конечно же, вот это вот все переживание силы Божьей. Und natürlich dieses Erleben von der Kraft Gottes. Оно будет продолжаться в следующем году. Das wird auch nächstes Jahr sein. Но покажи Господу. Aber zeig dem Herrn. Что ты прошел этот тест. Dass du diesen Test geschafft hast, да. Bestanden hast. Да, да, да. Что у тебя есть это желание. Dass du diesen Wunsch hast. Любознательности. Neugierde. Ich möchte noch mehr Neugierde haben. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mich erweitern. Ich möchte das Neue erringen. Хочу быть независимым от духа паники этого мира и прочего. Ich will unabhängig sein von dieser Angst, dieser Panik aus dieser Welt. Хочу быть светом и солью этого мира. Ich will das Licht und das Salz für diese Welt sein. Хочу, чтобы внутри меня было то, чего нет у моего соседа. Ich möchte, dass ich das in mir drinnen habe, was mein Nachbar nicht hat. И только тогда мы сможем победить. Erst dann können wir gewinnen. Победить людей. Erst dann können wir siegen, besiegen. Победить. Dann können wir dann die Menschen besiegen. Когда они увидят то, что у тебя есть, а у него нет. Wenn sie sehen, dass in dir etwas ist, was sie nicht haben. Hey, откуда это у него? Hey, was, woher hat er das? Я хочу то. Ich will dasselbe haben. Вот этот 2020 год, это был супер год. Und dieses Jahr 2020 war ein super Jahr. Чтобы показать разницу. Um diesen Unterschied zu zeigen. Amen. Amen. Раньше такого шанса у церкви не было. Denn früher gab es diese Chance bei der Gemeinde nicht. Когда все хорошо, у всех хорошо все. Wenn bei allen alles gut ist. Да, но у христиан появился шанс. Aber die Christen haben eine Chance bekommen. Именно в этом году. Genau in diesem Jahr. И, может быть, Бог продлит тебе этот шанс еще. Vielleicht wird der Herr diese Chance für dich verlängern. В 2021 году. In dem Jahr 2021. И можно сказать, не дай Бог, но... Man kann sagen, Gott bewahre uns davor, aber... Но все к лучшему. Aber alles dient zum Besten. Amen. Amen. У него все под контролем. Bei ihm ist alles unter der Kontrolle. Если он захочет, чтобы тьма стала гуще. Wenn er möchte, dass die Finsternis noch dichter wird. То я скажу спасибо, Бог. Dann werde ich dem Gott sagen, danke. Потому что свет мой будет сиять ярче. Denn mein Licht wird noch mehr leuchten. Amen. Amen. Если Бог захочет, чтобы тьма стала гуще, Wenn Gott möchte, dass die Finsternis noch dichter wird, то церковь будет еще выше. Dann wird die Gemeinde noch höher sein. Настоящий христианин будет как город наверху горы. Und ein echter Christ wird wie eine Stadt auf dem Berg sein. И он будет подниматься выше и выше и выше. Er wird noch raufsteigen, noch mehr raufsteigen. В то время, как мир будет идти ко дну, ниже. In der Zeit, wo die Welt runtergehen wird, noch an den Да. An den Boden, an тогда den, ты можешь приглашать активно. Nach unten. Und dann kannst du aktiv, die Menschen einladen und sie einladen, nach oben zu kommen und retten. Показывая себя в этом как свет. Um sich zu zeigen in dem Ganzen als Licht. Halleluja. Halleluja. Наверное, хватит, да? Ich denke, es reicht heute. Давай мы сейчас помолимся. Lass uns gemeinsam beten jetzt. Мы закончим этот год. Wir werden dieses Jahr beenden. Пока у нас вот только воскресное служение, еще будет в среду служение. Solange wir noch jetzt diesen Gottesdienst heute haben, wir haben zwar noch am Mittwoch einen Gottesdienst. Но давай мы сейчас вот вместе все, пока мы здесь. Aber lass uns alle jetzt, solange wir hier sind. Да, объявим Господу спасибо. Werden dem Herrn unser Danke sagen. Да, объявим ему спасибо. Sie werden ihm unseren, wir wollen unser Dank ihm sagen. Да, что мы живы. Dass wir noch leben. Да, что у нас все под контролем. Dass bei uns alles unter Kontrolle ist. У нас есть всегда надежда. Dass wir immer eine Hoffnung haben. Что wir sind hoffnungsvoll. Wir sind hoffnungsvoll. Amen. Amen. У нас есть дерзновение. Wir haben eine Kühnheit und Verheißung nach vorne zu schauen. У нас есть то, чего нет у людей этого мира. Wir haben das, was die Menschen in dieser Welt nicht haben. Amen. Amen. Давайте мы встанем, будем молиться. Lass uns aufstehen und beten. Спасибо, дорогой Господь. Danke, unser lieber Herr. Спасибо тебе. Danke dir. За этот прошлый год, Господь. Für dieses vergangene Jahr. Мы благодарим тебя. Wir danken dir. Что ты исполнил свою волю. Dass du deinen Willen geschehen lassen hast. И так и будет всегда. Und so wird es immer sein. Твоя воля здесь на земле. Dein Wille auf dieser Erde. Как и на небе. Wie auch im Himmel. И ты, Господь, держишь эту землю под контролем. Du, Herr, hältst diese Erde unter Kontrolle. И ты учишь нас, твоих детей. Und du lehrst uns als unsere, als deine Kinder. Быть в мире. In dem, in dieser Welt zu sein. Но не от мира. Aber nicht von dieser Welt zu sein. Ты учишь нас этой независимости. Du lehrst uns diese Unabhängigkeit. Автономности. Diese autonom zu sein. В тебе, Господь. In dir, Herr. И как церковь, мы, Господь, внутри себя. Und als Gemeinde in uns drin. Мы имеем другой дух. Wir haben einen anderen Geist. Спасибо, драгоценный Господь. Danke dir, unser wertvoller Herr. За твой дом. Für dein Haus. Спасибо, что я на твоем корабле. Danke, dass ich auf deinem Schiff mich befinde. Спасибо за твое спасение. Danke für deine Rettung für mich. За твой святой дух. Für deinen heiligen Geist. Благодарю тебя, Господь. Ich danke dir, Herr. Я молюсь за эту постоянную радость. Ich bete für diese beständige Freude. За эту страсть в твоих детях, Господь. Für diese Leidenschaft in deinen Kindern, Herr. Пусть внутри будет эта страсть по-большему. Es soll diese Leidenschaft noch mehr und noch größer werden in ihnen. Дух Святой, возроди эту любознательность. О, Heiliger Geist, bring wieder diese Neugierde rein. Да, там, где пришла эта усталость жизни. Dort, wo diese Müdigkeit eingekehrt ist vom Leben. Пусть возвратится любознательность. Es soll diese Neugierde wieder zurückkehren. Это детское любопытство, Господь. Diese kindliche Neugierde. Jesus, ты дающий новую страсть. Du bist derjenige, der neue Leidenschaft schenkt. Любовь, Господь, благодарим тебя. Liebe, wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Ore vada gisander io shokorobolo holduria fareva regriordo. Danke, Heilige Geist. Eleidere gibor lo holduro gosigere guarda. La baragire moro survarda rifala gedegere yarda. Danke, danke, Heilige Geist. Спасибо тебе, Дух Святой. Подними свои руки, Господу, Strecke пожалуйста. Deine Hände nach oben zum возьми, Herrn. Возьми сейчас свою радость, возьми ее. Nimm jetzt, empfange jetzt deine Freude. Да, возьми радость. Nimm sie jetzt. Дух радости. Der Geist der Freude. Посети своих людей. Besuche deine Menschen. Прости нас, Господи. Vergebe uns, Herr. Где мы не использовали наши шансы. Wo wir unsere Chancen nicht genützt haben. Где, Господь, мы тест провалили, может Wo быть. Wir den Test nicht bestanden haben, Один vielleicht. Один из этих трех тестов. Eine von diesen drei Tests. Прости, Господь. Vergebe uns, Herr. И мы исправимся, Господи. Wir werden uns verändern und Спасибо, что bessern, ты даешь нам шанс к этому. Danke dir, dass du uns eine neue Chance gibst dafür. Спасибо, драгоценный Господь. Danke dir, Herr. За прощение. Für die Vergebung. За обновление. Für die Erneuerung. За наслаждение в тебе. Für den Genuss in dir. Halleluja. Halleluja. О, Раба Силы, Хея. Жо. Де Арамело Горосина. Анкер.